Komm her zu mir, hab keine Angst. Mich liebt die Welt seit Anbeginn. Ich bin der Graf, wie man mich nennt. Ich hab mich getarnt, damit mich keiner erkennt. Bin nicht der Liebe der Welt.